Madame Chauchat kam fast immer zu spät zu Tisch. Und bis sie kam, saß Hans Castorp und konnte die Füße nicht ruhig halten, denn er wartete auf das Schmettern der Glastür, von dem ihr Eintritt unweigerlich begleitet war, und wusste, dass er dabei zusammenfahren und sein Gesicht würde kalt werden fühlen, was denn auch regelmäßig geschah. Anfangs hatte er jedes Mal ergrimmt den Kopf herumgeworfen und die fahrlässige Nachzüglerin mit zornigen Augen zu ihrem Platze am guten Russentisch begleitet, auch wohl ihr halblaut und zwischen den Zähnen ein Scheltwort, einen Ruf empörter Missbilligung nachgesandt. Das unterließ er jetzt, beugte den Kopf tiefer über den Teller, wobei er sich wohl gar auf die Lippe biss, oder wandte ihn absichtlich und künstlich nach der anderen Seite. Denn ihm war, als komme der Zorn ihm nicht mehr zu, als sei er zum Tadel nicht so recht frei, sondern mitschuldig an dem Ärgernis und mitverantwortlich dafür von den anderen. Kurzum, er schämte sich. Und zwar wäre es ungenau gewesen zu sagen, dass er sich für Frau Chauchat schämte, sondern ganz persönlich schämte er sich vor den Leuten. Was er sich übrigens hätte sparen können, da niemand im Saale sich um Frau Chauchats Laster noch um Hans Castorps Scham darüber kümmerte. Ausgenommen etwa die Lehrerin, Fräulein Engelhardt, zu seiner Rechten. Das kümmerliche Wesen hatte begriffen, dass dank Hans Castorps Empfindlichkeit gegen das Türenwerfen eine gewisse affekthafte Beziehung des jungen Tischnachbarn zu der Russin entstanden war. Ferner, dass es wenig auf den Charakter einer solchen Beziehung ankomme, wenn sie nur überhaupt vorhanden war. Und endlich, dass seine geheuchelte, und zwar aus Mangel an schauspielerischer Übung und Begabung sehr schlecht geheuchelte Gleichgültigkeit, keine Abschwächung, sondern eine Verstärkung, eine höhere Phase des Verhältnisses bedeutete. Ohne Anspruch und Hoffnung für ihre eigene Person, erging Fräulein Engelhardt sich beständig in selbstlos entzückten Reden über Frau Chauchat, wobei das Merkwürdige war, dass Hans Castorp ihr hetzerisches Betreiben, wenn nicht sofort, so doch auf die Dauer vollkommen klar erkannte und durchschaute, ja, dass es ihn sogar anwiderte, ohne dass er sich darum weniger willig hätte davon beeinflussen und betören lassen. »Pardauz«, sagte das alte Mädchen. »Das ist sie. Man braucht nicht aufzusehen, um sich zu überzeugen, wer da hereingekommen ist.« »Natürlich, da geht sie. Und wie reizend sie geht. Ganz wie ein Kätzchen zur Milchschüssel schleicht. Ich wollte, wir könnten die Plätze tauschen, damit Sie sie so ungezwungen und bequem betrachten könnten, wie ich es kann. Ich verstehe es ja, dass Sie nicht immer den Kopf nach ihr drehen mögen. Gott weiß, was sie sich schließlich einbilden würde, wenn sie es merkte. Jetzt sagt sie ihren Leuten guten Tag. Sie sollten doch einmal hinsehen. Es ist so erquickend, sie zu beobachten. Wenn sie so lächelt und spricht wie jetzt, bekommt sie ein Grübchen in die eine Wange. Aber nicht immer, nur wenn sie will. Ja, das ist ein Goldkind von einer Frau. Ein verzogenes Geschöpf. Daher ist sie so lässig. Solche Menschen muss man lieben, ob man will oder nicht. Denn wenn sie einen ärgern durch ihre Lässigkeit, so ist auch der Ärger nur ein Anreiz mehr, ihnen zugetan zu sein. Es ist so beglückend, sich zu ärgern und dennoch lieben zu müssen. So raunte die Lehrerin hinter der Hand und ungehört von den anderen, während die flaumige Röte auf ihren Altjungferwangen an ihre übernormale Körpertemperatur erinnerte. Und ihre wollüstigen Redereien gingen dem armen Hans Castorp in Mark und Blut. Eine gewisse Unselbstständigkeit schuf ihm das Bedürfnis, von dritter Seite bestätigt zu erhalten, dass Madame Chauchat eine entzückende Frau sei. Und außerdem wünschte der junge Mann, sich von außen zur Hingabe an Empfindungen ermutigen zu lassen, denen seine Vernunft und sein Gewissen störende Widerstände entgegensetzten. Übrigens erwiesen sich diese Unterhaltungen in sachlicher Beziehung nur wenig fruchtbar, denn Fräulein Engelhardt wusste beim besten Willen nichts Näheres über Frau Chauchat auszusagen, nicht mehr als jeder Mann im Sanatorium. Sie kannte sie nicht. konnte sich nicht einmal an der Bekanntschaft rühmen, die sie mit ihr gemeinsam gehabt hätte. Und das Einzige, womit sie sich vor Hans Castorp ein Ansehen geben konnte, war, dass sie in Königsberg, also nicht gar so weit von der russischen Grenze, zu Hause war und einige Brocken Russisch kannte. Dürftige Eigenschaften, in denen Hans Castorp aber etwas wie weitläufige, persönliche Beziehungen zu Frau Schuscha zu sehen bereit war. »Sie trägt keinen Ring«, sagte er, »keinen Ehering, wie ich sehe. Wie ist denn das? Sie ist doch eine verheiratete Frau, haben Sie mir gesagt.« Die Lehrerin geriet in Verlegenheit, als sei sie in die Enge getrieben und müsse sich herausreden. So sehr verantwortlich fühlte sie sich für Frau Schuscha Hans Castorp gegenüber. »Das dürfen Sie nicht so genau nehmen«, sagte sie. »Zuverlässig ist sie verheiratet. Daran ist kein Zweifel möglich. Dass sie sich Madame nennt, geschieht nicht nur der größeren Ansehnlichkeit wegen, wie ausländische Fräulein es machen, wenn sie ein wenig reifer sind, sondern wir alle wissen es, dass sie wirklich einen Mann hat, irgendwo in Russland. Das ist im ganzen Orte bekannt. Von Hause aus hat sie einen anderen Namen, einen russischen und keinen französischen, einen auf Anow oder Ukow. Ich habe ihn schon gewusst und nur wieder vergessen. Wenn Sie wollen, erkundige ich mich danach. Es gibt sicher mehrere Personen hier, die den Namen kennen. Einen Ring? Nein, sie trägt keinen. Es ist auch mir schon aufgefallen. Lieber Himmel, vielleicht kleidet er sie nicht. Vielleicht macht er ihr eine breite Hand. Oder sie findet es spießbürgerlich, einen Ehering zu tragen, so einen glatten Reif. Es fehlt nur der Schlüsselkorb. Nein, dazu ist sie gewiss zu großzügig. Ich kenne das, die russischen Frauen haben alle so etwas Freies und Großzügiges in ihrem Wesen. Außerdem hat so ein Ring etwas geradezu Abweisendes und Ernüchterndes. Er ist doch ein Symbol der Hörigkeit, möchte ich sagen. Er gibt einer Frau direkt etwas Nonnenhaftes. Das reine Blümchen rühr mich nicht an, macht er aus ihr. Ich wundere mich gar nicht, wenn das nicht nach Frau Schoschas Sinne ist. Eine so reizende Frau in der Blüte der Jahre. Wahrscheinlich hat sie weder Grund noch Lust, jeden Herrn, dem sie die Hand gibt, gleich ihre eheliche Gebundenheit fühlen zu lassen. Großer Gott, wie die Lehrerin sich ins Zeug legte. Hans Castorp sah ihr ganz erschreckt ins Gesicht. Aber sie trotzte seinem Blick mit einer Art von wilder Verlegenheit. Dann schwiegen beide eine Weile, um sich zu erholen. Hans Castorp aß und unterdrückte das Zittern seines Kopfes. Endlich sagte er, »Und der Mann? Er kümmert sich gar nicht um Sie? Er besucht Sie niemals hier oben? Was ist er denn eigentlich?« »Beamter, russischer Administrationsbeamter, in einem ganz entlegenen Gouvernement, Dagestan. Wissen Sie, das liegt ganz östlich, über den Kaukasus hinaus. Dahin ist er kommandiert. Nein, ich sagte Ihnen ja, dass noch nie ihn jemand hier oben gesehen hat. Und dabei ist sie schon wieder im dritten Monat hier.« »Sie ist also nicht zum ersten Mal hier?« »Oh nein, schon das dritte Mal. Und zwischendurch ist sie wieder woanders, an ähnlichen Orten. Umgekehrt, sie besucht ihn zuweilen. Nicht oft, einmal im Jahr auf einige Zeit. Sie leben getrennt, kann man sagen. Und sie besucht ihn zuweilen. Na ja, da sie krank ist. Gewiss krank ist sie, aber doch nicht so. Doch nicht so ernstlich krank, dass sie geradezu immer in Sanatorien und von ihrem Manne getrennt leben müsste. Das muss schon weitere und andere Gründe haben. Hier nimmt man allgemein an, dass es noch andere hat. Vielleicht gefällt es ihr nicht in Dagestan, hinter dem Kaukasus, einer so wilden, entfernten Gegend. Das wäre am Ende nicht zu verwundern. Aber ein wenig muss es doch auch an dem Manne liegen, wenn es ihr so gar nicht bei ihm gefällt. Er hat ja einen französischen Namen, aber darum ist er doch ein russischer Beamter. Und das ist ein roher Menschenschlag, wie Sie mir glauben können. Ich habe einmal einen davon gesehen. Er hatte so einen eisenfarbenen Backenbart und so ein rotes Gesicht. Im höchsten Grade bestechlich sind sie. Und dann haben sie es alle mit dem Wodka, dem Branntwein, wissen Sie. Anstandshalber lassen Sie sich eine Kleinigkeit zu essen geben, ein paar marinierte Pilze oder ein Stückchen Stör, und dazu trinken Sie einfach im Übermaß. Das nennen Sie dann einen Imbiss. Sie schieben alles auf ihn, sagt Hans Castorp. Wir wissen aber doch nicht, ob es nicht vielleicht an ihr liegt, wenn sie nicht gut miteinander leben. Man muss gerecht sein. Wenn ich sie mir so ansehe und diese Unmanier mit dem Türen werfen, ich halte sie für keinen Engel. Das nehmen Sie mir bitte nicht übel. Ich traue ihr nicht über den Weg. Aber Sie sind nicht unparteiisch. Sie sitzen ja bis über die Ohren in Vorurteilen zu Ihren Gunsten. So machte er es zuweilen. Mit einer Schlauheit, die seiner Natur eigentlich fremd war, stellte er es so hin, als bedeute Fräulein Engelhards Schwärmerei für Frau Chauchat nicht das, was sie, wie er sehr wohl wusste, in Wirklichkeit bedeutete, sondern als sei diese Schwärmerei eine selbstständige, drollige Tatsache, mit welcher er, der unabhängige Hans Castorp, die alte Jungfer aus kühlen und humoristischem Abstande necken konnte. Und da er sicher war, dass seine Helfeshelferin diese dreiste Verdrehung gelten und sich gefallen lassen werde, so war nichts damit gewagt. »Guten Morgen«, sagte er, »haben Sie wohl geruht? Ich hoffe, Sie haben von Ihrer schönen Minka geträumt. Nein, wie Sie gleich rot werden, wenn man Sie nur erwähnt. Ganz vernarrt sind Sie in Sie, das leugnen Sie nur lieber nicht.« Und die Lehrerin, die wirklich errötet war und sich tief über ihre Tasse beugte, raunte aus ihrem linken Mundwinkel, »Aber nein, pfui, Herr Castorp, das ist nicht schön von Ihnen, dass Sie mich so in Verlegenheit bringen mit Ihren Anspielungen. Alle merken es ja, dass wir es auf Sie abgesehen haben und dass Sie mir Dinge sagen, über die ich rot werden muss.« Es war sonderbar, was die beiden Tischnachbarn da trieben. Beide wussten, dass sie doppelt und dreifach logen, dass Hans Castorp nur, um von Frau Chauchat sprechen zu können, die Lehrerin mit ihr neckte, dabei aber ein ungesundes und übertragenes Vergnügen darin fand, mit dem alten Mädchen zu schäkern, welches ihrerseits darauf einging. Erstens aus kupplerischen Gründen, dann auch, weil sie sich dem jungen Manne zu gefallen wohl wirklich etwas in Frau Chauchat vergafft hatte. Und endlich, weil sie es kümmerlich genoss, sich irgendwie von ihm necken und rot machen zu lassen. Auch war es nichts als Politik und unnatürliche Schlauheit gewesen, dass er Frau Chauchat als schöne Minka bezeichnet hatte, denn so konnte er weiter fragen, ich sage Minka, aber wie heißt sie denn eigentlich in Wirklichkeit? Ich meine mit Vornamen. So vernarrt, wie Sie unstreitig in Sie sind, müssen Sie doch unbedingt Ihren Vornamen wissen. Die Lehrerin dachte nach. »Warten Sie, ich weiß ihn«, sagte sie, »ich habe ihn gewusst. Heißt sie nicht Tatjana? Nein, das war's nicht. Und auch nicht Natascha, Natascha, Schoscha? Nein, so habe ich's nicht gehört. Halt, ich hab es. Avdodja heißt sie. Oh, das war doch etwas in diesem Charakter, denn Katjenka oder Ninotschka heißt sie nun einmal bestimmt nicht. Es ist mir wahrhaftig entfallen, aber ich kann es mit Leichtigkeit in Erfahrung bringen, wenn Ihnen daran gelegen ist.« Wirklich wusste sie am nächsten Tage den Namen. Sie sprach ihn beim Mittagessen aus, als die Glastür ins Schloss schmetterte. Frau Chauchat hieß Klavdia. Hans Castorp verstand nicht gleich. Er ließ sich den Namen wiederholen und buchstabieren, bevor er ihn auffasste. Dann sprach er ihn mehrmals nach, indem er dabei mit rotgeäderten Augen zu Frau Chauchat hinüberblickte und ihn ihr gewissermaßen anprobierte. »Klavdia«, sagte er. »Ja?« »So mag sie wohl heißen. Es stimmt ganz gut.« Er machte kein Hehl aus seiner Freude über die intime Kenntnis und sprach jetzt nur noch von Klavdia, wenn er Frau Chauchat meinte. »Ihre Klavdia dreht ja Brotkugeln, habe ich eben gesehen. Fein ist das nicht.« »Es kommt darauf an, wer es tut«, antwortete die Lehrerin. »Klavdia steht es.« »Ja, die Mahlzeiten im Saal mit den 7 Tischen hatten den allergrößten Reiz für Hans Castorp. Er bedauerte es, wenn einer davon zu Ende ging. Aber sein Trost war, dass er sehr bald, in 2 oder 2,5 Stunden, wieder hier sitzen werde. Und wenn er wieder hier saß, so war es, als sei er nie aufgestanden. Was lag dazwischen? Nichts. Ein kurzer Spaziergang zum Wasserlauf oder ins englische Viertel. Ein wenig Ruhe im Stuhl. Das war keine ernste Unterbrechung, kein schwer zu nehmendes Hindernis. Etwas anderes, wenn Arbeit, irgendwelche Sorgen und Mühen sich vorgelagert hätten, die im Geiste nicht leicht zu übersehen, zu übergehen gewesen wären. Dies war jedoch nicht der Fall im klug und glücklich geregelten Leben des Berghofes. Er ging umher, indes seine Wangen in trockener Hitze standen, und sang vor sich hin, sang in sich hinein. denn sein Befinden war musikalisch und sensitiv. Er summte ein Liedchen, das er wer weiß wo und wann in einer Gesellschaft oder bei einem Wohltätigkeitskonzert einmal von einer kleinen Sopranstimme gehört und jetzt in sich vorgefunden hatte. Einen sanften Unsinn, der anfing, wie berührt mich wundersam oft ein Wort von dir. Und er war im Begriffe hinzuzusetzen, das von deiner Lippe kam und zum Herzen mir. Als er plötzlich die Achseln zuckte, lächerlich sagte und das zarte Liedchen als abgeschmackt und läppisch empfindsam verwarf und von sich wies, es mit einer gewissen Melancholie und Strenge von sich wies. An solchem innigen Liedchen mochte irgendein junger Mann Genüge und Gefallen finden, der sein Herz, wie man zu sagen pflegt, erlaubter, friedlicher und aussichtsreicherweise irgendeinem gesunden Gänschen dort unten im Flachlande geschenkt hatte und sich nun seinen erlaubten, aussichtsreichen, vernünftigen und im Grunde vergnügten Empfindungen überließ. Für ihn und sein Verhältnis zu Madame Chauchat, das Wort Verhältnis kommt auf seine Rechnung, wir lehnen die Verantwortung dafür ab, schickte sich ein solches Gedichtchen entschieden nicht. In seinem Liegestuhl fand er sich bewogen, das ästhetische Urteil albern darüber zu fällen und brach in der Mitte ab, indem er die Nase rümpfte, obgleich er nichts Geeigneteres dafür einzusetzen wusste. Eins aber bereitete ihm Genugtuung, wenn er lag und auf sein Herz, sein körperliches Herz, achtete, das rasch und vernehmlich in der Stille pochte, der vorschriftsmäßigen Hausordnungsstille, die während der Haupt- und Schlafliegekur über dem ganzen Berghof waltete. Es pochte hartnäckig und vordringlich sein Herz, wie es das fast beständig tat, seitdem er hier oben war. Doch nahm Hans Castorp neuerdings weniger Anstoß daran als in den ersten Tagen. Man konnte jetzt nicht mehr sagen, dass es auf eigene Hand, grundlos und ohne Zusammenhang mit der Seele klopfte. Ein solcher Zusammenhang war vorhanden. Oder doch unschwer herzustellen. Eine rechtfertigende Gemütsbewegung ließ sich der exaltierten Körpertätigkeit zwanglos unterlegen. Hans Castorp brauchte nur an Frau Chauchat zu denken. Und er dachte an sie. So besaß er zum Herzklopfen das zugehörige Gefühl. Das Wetter war spottschlecht. In dieser Beziehung hatte Hans Castorp kein Glück mit seinem flüchtigen Aufenthalt in diesen Gegenden. »Schade«, sagte Joachim, »ich hatte gedacht, wir wollten mal mit dem Frühstück auf die Schatzalp oder sonst etwas unternehmen, aber es scheint, es soll nicht sein. Hoffentlich wird deine letzte Woche besser.« Aber Hans Castorp antwortete, »Lass nur, ich brenne gar nicht auf Unternehmungen. Meine erste ist mir nicht sonderlich bekommen. Ich erhole mich am besten, wenn ich so in den Tag hineinlebe, ohne viel Abwechslung. Abwechslung ist für die Langjährigen. Aber ich mit meinen 3 Wochen, was brauche ich Abwechslung?« So war es, er fühlte sich ausgefüllt und beschäftigt an Ort und Stelle. Wenn er Hoffnungen hegte, so blühten Erfüllung wie Enttäuschung ihm hier und nicht auf irgendeiner Schatzalp. Langeweile war es nicht, was ihn plagte. Im Gegenteil begann er zu fürchten, das Ende seines Aufenthalts möchte allzu beschwingt erscheinen. Die 2. Woche schritt vor, 2 Drittel seiner Zeit würden bald abgelebt sein. Und brach erst das 3. an, so dachte man schon an den Koffer. Die erste Auffrischung von Hans Castorps Zeitsinn war längst vorbei. Schon begannen die Tage dahin zu fliegen, und das taten sie, obgleich jeder einzelne von ihnen sich in immer erneuter Erwartung dehnte und von stillen, verschwiegenen Erlebnissen schwoll. Ja, die Zeit ist ein rätselhaftes Ding. Es hat eine schwer klarzustellende Bewandtnis mit ihr. Wird es nötig sein, jene verschwiegenen Erlebnisse, die Hans Castorps Tage zugleich beschwerten und beschwingten, näher zu kennzeichnen? Aber jeder Mann kennt sie. Es waren durchaus die gewöhnlichen in ihrer sensiblen Nichtigkeit und in einem vernünftiger und aussichtsreicher gelagerten Fall, auf den das abgeschmackte Liedchen »Wie berührt mich wundersam« anwendbar gewesen wäre, hätten sie sich auch nicht anders abspielen können. Unmöglich, dass Madame Chauchat von den Fäden, die sich von einem gewissen Tische zu ihrem spannen, nicht irgendetwas hätte bemerken sollen. Und dass sie etwas ja möglichst viel davon bemerkte, lag zügelloserweise durchaus in Hans Castorps Absichten. Wir nennen das zügellos, weil er sich über die Vernunftwidrigkeit seines Falles völlig im Klaren war. Aber um wen es steht, wie es um ihn stand oder zu stehen begann, der will, dass man drüben von seinem Zustande Kenntnis habe, auch wenn kein Sinn und Verstand bei der Sache ist. So ist der Mensch. Nachdem also Frau Chauchat sich zwei- oder dreimal zufällig oder unter magnetischer Einwirkung beim Essen nach jenem Tisch umgewandt hatte und jedes Mal den Augen Hans Castorps begegnet war, blickte sie zum vierten Mal mit Vorbedacht hinüber und begegnete seinen Augen auch diesmal. In einem fünften Fall ertappte sie ihn zwar nicht unmittelbar, er war gerade nicht auf dem Posten, doch fühlte er es sofort, dass sie ihn ansah und blickte ihr so eifrig entgegen, dass sie sich lächelnd abwandte. Misstrauen und Entzücken erfüllten ihn angesichts dieses Lächelns. Wenn sie ihn für kindlich hielt, so täuschte sie sich. Sein Bedürfnis nach Verfeinerung war bedeutend. Bei sechster Gelegenheit, als er ahnte, spürte, die innere Kunde gewann, dass sie herüberblickte, tat er, als betrachte er mit eindringlichem Missfallen eine finnige Dame, die an seinen Tisch getreten war, um mit der Großtante zu plaudern, hielt eisern durch, wohl zwei oder drei Minuten lang, und gab nicht nach, bis er sicher war, dass die Kirgisenaugen dort drüben von ihm abgelassen hatten. Eine wunderliche Schauspielerei, die Frau Chauchat nicht nur durchschauen mochte, sondern ausdrücklich durchschauen sollte, damit Hans Castorps große Feinheit und Selbstbeherrschung sie nachdenklich stimme. Es kam zu Folgendem. In einer Esspause wandte Frau Chauchat sich nachlässig um und musterte den Saal. Hans Castorp war auf dem Posten gewesen, ihre Blicke trafen sich. Indes sie einander ansehen, die Kranke unbestimmt, spähend und spöttisch, Hans Castorp mit erregter Festigkeit, er biss sogar die Zähne zusammen, während er ihren Augen standhielt, will ihr die Serviette entfallen, ist im Begriffe, ihr vom Schoße zu Boden zu gleiten. Nervös, zusammenzuckend greift sie danach, aber auch ihm fährt es in die Glieder, es reißt ihn halbwegs vom Stuhle empor und blindlings will er über 8 Meter Raum hinweg und um einen zwischenstehenden Tisch herum ihr zu Hilfe stürzen, als würde es eine Katastrophe bedeuten, wenn die Serviette den Boden erreichte. Knapp über dem Estrich wird sie ihrer noch habhaft, aber aus ihrer gebückten Haltung, überquer zu Boden geneigt, die Serviette am Zipfel und mit verfinsterter Miene, offenbar ärgerlich über die unvernünftige kleine Panik, der sie unterlegen und an der sie ihm, wie es scheint, die Schuld gibt, blickt sie noch einmal nach ihm zurück, bemerkt seine Sprungstellung, seine emporgerissenen Brauen und wendet sich lächelnd ab. Über dies Vorkommnis triumphierte Hans Castorp bis zur Ausgelassenheit. Jedoch blieb der Rückschlag nicht aus, denn Madame Chauchat wandte sich nun volle 2 Tage lang, also während der Dauer von 10 Mahlzeiten, überhaupt nicht mehr nach dem Saale um. Ja, unterließ es sogar, sich bei ihrem Eintritt, wie es sonst ihre Gepflogenheit gewesen, dem Publikum zu präsentieren. Das war hart. Aber da diese Unterlassungen sich ganz ohne Zweifel auf ihn bezogen, so war eine Beziehung eben doch deutlich vorhanden, wenn auch in negativer Gestalt. Und das mochte genügen. Er sah wohl, dass Joachim vollständig recht gehabt hatte mit seiner Bemerkung, es sei gar nicht leicht, hier Bekanntschaft zu machen, außer mit Tischgenossen. Denn während der einzigen knappen Stunde nach dem Dinner, in der eine gewisse Geselligkeit regelmäßig statt hatte, die aber oft auf 20 Minuten zusammenschrumpfte, saß Madame Chauchat ohne Ausnahme mit ihrer Umgebung im Hintergrunde des kleinen Salons, der dem guten Russentisch vorbehalten schien. Auch drängte Joachim stets bald zum Aufbruch, um die Abendliegekur nicht zu verkürzen, wie er sagte, und vielleicht noch aus anderen diätetischen Gründen, die er nicht anführte, die aber Hans Castorp ahnte und achtete. Wir erhoben den Vorwurf der Zügellosigkeit gegen ihn. Aber wohin seine Wünsche nun immer gehen mochten, die gesellschaftliche Bekanntschaft mit Frau Chauchat war es nicht, was er anstrebte. Denn ein beträchtliches Maß von gesellschaftlicher Ablehnung vertrug sich wohl mit ihnen. auf seiner Seite und die Tatsache, dass er den Gedanken an Clavdia dem Klopfen seines Herzens unterlegte, genügte bei weitem nicht, den Enkel Hans Lorenz Castorps in der Überzeugung wanken zu machen, dass er mit dieser Fremden, die ihr Leben getrennt von ihrem Mann und ohne Trauring am Finger an allen möglichen Kurorten verbrachte, sich mangelhaft hielt, die Tür hinter sich zufallen ließ, Brotkugeln drehte und zweifellos an den Fingern kaute, dass er, sagen wir, in Wirklichkeit, das heißt über jene geheimen Beziehungen hinaus, nichts mit ihr zu schaffen haben könne. Das tiefe Klüfte ihrer Existenz von der seinen trennten und dass er vor keiner Kritik, die er anerkannte, mit ihr bestehen würde. Nein, ihre wirkliche Bekanntschaft zu suchen, kam ihm nicht in den Sinn. Und was das andere betraf, so würde es ja in anderthalb Wochen, wenn er bei Tander und Wilms in die Praxis trat, wohl oder übel folgenlos beendet sein.